Ich freue mich, dass ihr diese Paketaktion macht. Die christliche Gemeinde in Sliven in Bulgarien, die Empfänger all dieser Pakete sind, tun eine ganz wichtige soziale Arbeit in ihrer Umgebung. Es geht gar nicht nur um die Unterstützung der Gläubigen, sondern es geht tatsächlich darum, dass in einem weiten Umfeld, die Gemeinde lebt ja auch relativ verzweigt, dass in einem weiten Umfeld Menschen merken, hier gibt es Glaubensgeschwister, hier gibt es Christen in Deutschland, die uns helfen. Und ich weiß nicht, wie viel Karin und Uwe hier erzählt haben über diese Arbeit bei euch, um dafür einfach auch ein Stück die Begeisterung oder die Werbung zu machen. Wir wissen, dass einfach durch den Dienst dieser Gemeinde in Sliven ganz viel Gutes passiert. Und ich denke immer, es ist gut, wenn wir auf diese Art und Weise ein Stück dazu beitragen können, dass Menschen, die dort in Not sind, unterstützt werden und ihnen geholfen wird. Und ich beobachte auch, dass hier in Deutschland Menschen bereit sind, anderen zu helfen. Es war vor etlichen Jahren schon, als diese Aktionen begannen. Es gehörte ja nicht nur die Pakete zum Leben dazu, sondern auch die Kleidersammlungen oder anderes, was noch gesammelt wurde. Und wir selber merkten in unserer Familie, wie gut das ist, mal den Kleiderschrank durchzugucken nach Sachen, die man gar nicht braucht, ne? Also das ist aber so ein Nebeneffekt. Das ist ja nicht der Sinn der Geschichte, dass der eigene Kleiderschrank aufgeräumt wird, ne? Aber mit einmal merkt man, man fängt an, über Menschen nachzudenken und sagt, Mensch, das können die vielleicht da wirklich gebrauchen. Nicht nur darüber nachzudenken, Mensch, wo tue ich bloß hin, was ich nicht mehr brauche. Das ist ja auch so ein Aspekt, ne, manchmal. Also ich freue mich darüber, dass ihr das macht. Und wir haben in Hanstedt das auch mit dem Edeka, mit dem Edeka-Markt durchgeführt, haben unsere Pfadfinder diese Aktion gestaltet. Das war für uns auch nochmal ein wichtiger Punkt, um einfach die Pfadfinderarbeit an der Stelle ein bisschen deutlich zu machen. Und Karin und Uwe machen auch immer in Garstedt das noch mit dem Edeka-Markt Meier und suchen immer ein paar Leute aus der Gemeinde, die dann einfach das mit unterstützen. Ich bin sehr froh darüber, dass diese Arbeit getan wird und wir merken, es ist mit einmal gar nicht nur eine Sache der Gemeinde, sondern andere klinken sich damit ein. So wie die Frau, die ein Jahr lang ihr Geld sammelt, um das für solchen Zweck dann zur Verfügung zu stellen. Ich finde das eine sehr, sehr gute Geschichte und es wird an der Stelle etwas deutlich von einem christlichen Zeugnis im Bereich auf Hilfe, auf diakonische Arbeit, die an anderer Stelle geschieht. Und irgendwie ist das auch klar, nicht? Karin und Uwe, die können die Arbeit auch nicht alleine tun, ne? Jetzt bin ich schon bei dem Bibeltext, über den wir eben gehört haben. Ich meine, man könnte ja überlegen, worüber predigt der denn heute eigentlich, wenn der hier predigen will, wenn er mit so einem Bibeltext anfängt. Also mein Auftrag ist, vier Gottesdienste zu halten, vier Predigten zu halten zum Thema Ältestendienst, Ältestenberufung hier in der Gemeinde. Und das haben wir gut verteilt. Ich habe also im August angefangen damit und jetzt ist ja September und im Oktober geht das weiter und im November auch nochmal. Vier Gottesdienste zu diesem Thema Ältestendienst, Ältestenberufung. Und letztes Mal, als ich hier gepredigt habe im August, habe ich gepredigt über Psalm 23. Haben vielleicht einige noch in Erinnerung. Über Psalm 23 habe ich deshalb gepredigt, weil in diesem Text etwas deutlich wird davon, wer Gott für uns ist. Nämlich er ist der Hirte, der uns führt, der uns versorgt und der uns auch nach Hause bringt. Das sind eigentlich die drei Stichworte, um die es geht. Führen, Leitung, versorgen, das, was wir brauchen, und nach Hause bringen. Am Ende heißt es ja, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ne? Und heute habe ich gedacht, ja, das zweite Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, heißt Ältestendienst. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Und dann können wir überlegen, okay, eigentlich muss man dann ja einige Texte aus dem Neuen Testament nehmen, aber dann dieser alttestamentliche Text. Und ich glaube, er hat mit zwei Punkten zu tun für mich. Und zwar einmal damit, dass deutlich wird, Mose kann seine Arbeit als der Führer des Volkes nicht alleine tun. Man könnte, also jetzt ein Psychologe würde vielleicht sagen, also das ist ja der ideale Text, um mal über das Thema Burnout zu reden, wie man das vermeiden kann. Ne? Aber das ist nicht mein Thema heute Morgen. Aber diese Beobachtung, die der Schwiegervater von Mose macht, der hat ihm ja zugeguckt und dann gesagt, sag mal, was machst du da eigentlich? Mose, was machst du da eigentlich? Einen ganzen Tag sitzt du da und die Leute stehen Schlange. Und du wirst ja gar nicht fertig. Am Ende vom Tag hast du den Eindruck, die Menge an Holz, die noch zu hacken ist, die ist immer noch genauso viel, wie am Anfang des Tages war. Vielleicht sogar noch mehr geworden. Du musst was ändern. Du brauchst Mitarbeiter. Du brauchst Leute, die dir helfen, diese Arbeit zu tun. Und interessant ist dabei, dass der Jethro sehr zurückhaltend ist. Sehr zurückhaltend ist. Er sagt, du, ich gebe dir einen guten Rat. Okay, wenn Schwiegerväter gute Ratschläge verteilen, dann überlegen die Schwiegersöhne immer, ob sie das wirklich annehmen sollen. Ne? Aber Jethro gibt seinem Schwiegersohn einen guten Rat. Und dann sagt er, wenn du darüber nachdenkst und den Eindruck hast, das ist gut und Gott das bestätigt, dann wird es dir helfen. Ist eine interessante Variante, oder? Wenn man das so überlegt, du musst darüber nachdenken, ob du das, was ich dir sage, eigentlich annehmen kannst. Aber denk nicht nur darüber nach, ob du da annehmen kannst, was ich dir sage, sondern denk auch mal darüber nach, ob das vielleicht was ist, was Gott dir auch sagt. Ne? Wenn Gott das bestätigt. So zwei Aspekte. Und es macht ganz viel Sinn, so über Ratschläge nachzudenken. Nicht einfach zu blocken, sondern zu sagen, ja, okay, so will ich mal darüber nachdenken. Ob nicht das, was du mir sagst, etwas zu tun hat mit Gott. Warum macht ihr das eigentlich, was ihr hier macht? Warum stellt ihr euch dahin von 9 bis, ich weiß nicht, wie lange Edeka auf hat und packt dann 112 Pakete? War das die richtige Zahl? Ja, okay. Ja, packt so viele Pakete. Warum setzt ihr so viel Geld ein? So ein Laden, der will ja auch vorher wissen, ob er denn nicht seine Menge an Material bereitgestellt hat und am Ende darauf sitzen bleibt, nicht? Da sind ja verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Warum macht ihr das eigentlich? Und da müssen wir immer sagen, wir möchten Menschen helfen und wir möchten etwas tun, von dem wir den Eindruck haben, Gott beauftragt uns dazu. Immer zwei Aspekte, oder? Diese menschliche Ebene und die Ebene der Beziehung zu Gott. Und das begegnet uns eben auch hier in diesem alttestamentlichen Text, in dieser Geschichte von Mose und seinem Schwiegervater Jethro. Und ich möchte euch mal aufmerksam machen auf etwas, was das nächste Mal, wenn ich darüber predige, über dieses Thema Ältestendienst, auch noch Bedeutung gewinnt. Und zwar geht es darum, dass der Jethro seinem Schwiegersohn sagt, auf welche Kriterien er achten sollte. Ich lese das nochmal euch vor. Ich habe die Bibelübersetzung Hoffnung für alle hier. Hört mal zu. Sieh dich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. Also Stichwort Zuverlässigkeit. Sie müssen Ehrfurcht vor Gott haben. Das steht also 2. Mose 18 im Vers 21, wenn das mitlesen will. Ja, sieh dich um nach zuverlässigen Männern, sie müssen Ehrfurcht vor Gott haben, sie müssen die Wahrheit lieben und sie sollen unbestechlich sein. Vier Kriterien, die hier genannt werden. Und ihr merkt etwas, diese vier Kriterien haben es auch zu tun mit der zwischenmenschlichen Ebene. Unbestechlich zu sein hat etwas mit der Begegnung auf menschlicher Ebene zu tun. Jemand, der sich nicht kaufen lässt, nicht? Die Wahrheit lieben. Sie müssen zuverlässig sein. Aber es steht hier auch das andere drin. Sie müssen Ehrfurcht vor Gott haben. Was gibt unserem Leben, was gibt unserem Tun eine Qualität? Dass wir mit dem, was wir tun, in der Verantwortung vor Gott stehen. Versteht ihr? Ganz egal, was ich mache. Ganz egal, ob ich im Putzdienst tätig bin, ob ich Pakete packe oder ob ich hier Gottesdienstleitung mache oder predige. Ganz egal. Ich brauche eine Beziehung zu Gott, die intakt sein muss. Sonst macht das keinen Sinn. Ich habe manche Leute kennengelernt, die im Putzdienst gearbeitet haben und sich, je länger sie das gemacht haben, umso mehr geärgert haben über die Leute, die ihnen den ganzen Dreck da machen. Und ich sage immer, hast du vergessen, warum du das machst? Hat das nicht was mit dem zu tun, der sein Leben für dich gegeben hat? Und eigentlich ist das richtig gut, wenn wir das mit einbeziehen. Wir werden merken, dass dieselbe Arbeit mit einmal eine andere Bedeutung bekommt für uns. So ganz banale Dinge. Also, es geht um die Frage heute, um dieses Thema, warum reden wir eigentlich über Ältestendienst in der Gemeinde? Warum reden wir eigentlich darüber? Und ich muss euch sagen, es gibt dafür zwei wesentliche Punkte. Der eine Punkt ist, wir reden darüber, weil die Bibel für uns die Basis ist unseres Nachdenkens über Gemeindearbeit. Wir reden nicht über so ein solches Thema, weil es vielleicht jetzt mal Zeit ist, das kann auch dazugehören. Aber wir reden darüber, über diese Aufgabe von Ältesten, weil die Bibel uns Bilder dafür liefert, dass ein solcher Dienst in der christlichen Gemeinde Bedeutung hat, berechtigt ist, seinen Platz haben soll. Und das Zweite ist, wir müssen darüber reden, weil es einen Unterschied gibt zwischen der Gesellschaft, in der wir leben, und einer christlichen Gemeinde. Ich bleibe noch mal eine Weile jetzt bei dem Ersten. Nämlich bei dieser Frage, was bedeutet das, wenn ich sage, die Bibel ist für uns eine Grundlage, um über diese Dinge nachzudenken. Ich möchte mit euch einen kleinen Spaziergang gedanklich machen. Also ich gehe davon aus, dass die meisten von euch die Textzusammenhänge, über die ich spreche, kennen. Ja, und ich möchte einen kleinen Spaziergang mit euch machen durch die Geschichte des Evangeliums. Manche von euch kennen Johannes 10. Kennen diesen Text, in dem Jesus erzählt, wie kritisch beleuchtet dabei, wie die Führer des Volkes Israel sich verhalten haben gegenüber dem Volk. Und er hat dafür das Bild eines Hirten gebraucht, und zwar zwei verschiedene Hirten hat er dabei benutzt. Er hat einmal benutzt das Bild eines Hirten, der gemietet ist für seine Aufgabe, also der dafür Geld bekommt, aber dem die Schafe nicht gehören. Und er hat das Bild gebraucht eines Hirten, der sich um seine Tiere kümmert, weil sie seine eigenen Tiere sind. Das war so ein bisschen eine kritische Anmerkung, die Jesus gegenüber den Führern seines Volkes deutlich gemacht hat. Und mit dem er beschrieben hat, wo er selber steckt und was ihm selber wichtig ist. Und in diesem Kapitel, Johannes 10, da sagt er, der Hirte, der richtige Hirte ist, der setzt alles ein, damit es seinen Schafen gut geht. Und er setzt sogar sein Leben ein. Nur mal das aufleuchten lassen. Und jemand, der nur bezahlt wird für seine Arbeit, dem ist das eigentlich egal, wie es den Schafen geht. Der will ja nur sein Geld verdienen. Und ihr merkt, es sind zwei verschiedene Dinge, ne? Jesus stellt sich vor in Johannes 10 als der gute Hirte. Ich habe letztes Mal gepredigt über Psalm 23. David, dieser große König, war Hirte. Das war sein Beruf, den er gelernt hat. Und er hat seine Aufgabe, als König zu sein, immer verstanden als die Aufgabe eines Hirten gegenüber seinem Volk. Und er hat sich selber gesehen in der Leitung unter dem großen Hirten Gott. Da merkt ihr den Zusammenhang, ne? Altes Testament, David beschreibt sich und seine Aufgabe so, und im Neuen Testament begegnen wir Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte und ich gebe mein Leben für die Schafe. Und dann haben wir am Ende des Johannesevangeliums eine ganz interessante Geschichte, Kapitel 21 im Johannesevangelium. Nach der Auferstehung Jesu begegnet er seinen Jüngern am See Genezareth. Evangelist Johannes erzählt davon, wie Jesus seinen Jüngern am See Genezareth begegnet nach einer Nacht des erfolglosen Fischens. Sie kommen ins Gespräch. Jesus sorgt dafür, dass sie etwas zu essen haben. Jesus sorgt dafür, dass sie doch noch einen guten Fischfang machen. Aber eigentlich ist der Fischfang gar nicht das Entscheidende, sondern das, was dann anschließend beim gemeinsamen Frühstück passiert, das ist das Entscheidende. Als Jesus seinem Jünger Petrus mit einmal die Frage stellt, Petrus, hast du mich eigentlich lieb? Hast du mich eigentlich lieb? Petrus beantwortet diese Frage und Jesus gibt ihm einen Auftrag. Er sagt, weide meine Schafe. Dreimal wird dieser Auftrag wiederholt. Merkt ihr, wir reden über das Thema Hirte sein. Wir reden darüber, dass Jesus diese Aufgabe weitergibt an seine Jünger. Und Petrus bekommt diesen Auftrag, weil er die Frage nach der Beziehung zu Jesus mit Ja beantwortet. Du weißt alle Dinge und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Schafe, dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ich bin überzeugt, Ältestendienst in einer christlichen Gemeinde ist Hirtendienst. Und wenn wir über Ältestendienst und Ältestenberufung nachdenken, dann versuchen wir uns zu halten an die biblischen Vorgaben, die uns gegeben werden zu diesem Zusammenhang. Petrus bekam diesen Auftrag, Hirte zu sein für andere. Und darum hat er zum Beispiel im 1. Petrusbrief in Kapitel 5 wird das geschrieben, gleich am Anfang, 1. Petrus 5 in Vers 1 und 2, da steht, jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich selbst habe die gleiche Aufgabe wie ihr. Ich bin auch ein Zeuge der Leiden Christi und werde nach seiner Herrlichkeit Anteil haben, wenn er wiederkommt. Deshalb möchte ich euch bitten, versorgt die Gemeinde gut, die Gott euch anvertraut hat. Hütet die Herde Gottes als gute Hirten und das nicht, weil es eure Pflicht ist, sondern freiwillig und gern. Das erwartet Gott. Der Mann, der von Jesus diese Frage gestellt bekommen hat, hast du mich lieb? Und der darauf mit Ja antwortet, weil das seiner Herzenshaltung entsprach, der bekommt eine Aufgabe von Jesus. Und Jahre später, in diesem Brief an die christlichen Gemeinden, gibt er diesen Auftrag weiter. Merkt ihr den Zusammenhang? Nicht wahr? Warum über Ältestendienst nachdenken? Warum tun wir das? Weil uns in der Bibel immer wie selbstverständlich erzählt wird, dass in christlichen Gemeinden Älteste im Dienst stehen. Petrus hat das erlebt, aber auch Paulus. Paulus und sein Mitstreiter Barnabas haben diese Aufgabe, Älteste einzusetzen in den christlichen Gemeinden, praktiziert. In Apostelgeschichte 14 begegnet uns ein Bericht darüber. Ab Vers 21 kann man das nachlesen. Apostelgeschichte 14, Vers 21, 22 und so weiter. Und da heißt es, nachdem die Apostel in Derbe die frohe Botschaft gepredigt hatten und viele dort zu Christen geworden waren, kehrten sie nach Lystra, Ikonium und Antiochia zurück. Und dort ermutigten sie die jungen Christen, im Glauben festzubleiben und erinnerten sie noch einmal, das Wort Gottes, der Weg des Reiches Gottes, Entschuldigung, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid. Und dann heißt es, Paulus und Barnabas setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, die während ihres ersten Aufenthalts Christen geworden waren. Für sie fasteten sie und beteten die Apostel. Und dann reisten sie weiter. So ein ganz kurzer Satz eigentlich nur, der aber etwas von der Praxis der Apostel in den jungen christlichen Gemeinden, ist ja weithin das Gebiet der heutigen Türkei gewesen, die sie dort geübt haben. Warum reden wir über den Ältestendienst? Weil wir sehen, dass vom Alten Testament her in das Neue Testament bis in die Zeit der neutestamentlichen Gemeinden hinein, das eine Aufgabe war, die in den Gemeinden platziert wurde, die da ausgeführt wurde. Und jetzt muss ich nochmal auf das Zweite eingehen. Und das ist der Unterschied zwischen der Gesellschaft, in der wir leben, und der christlichen Gemeinde. Wir sind Westeuropäer, wir sind leben miteinander, wir sind miteinander unterwegs als Leute, die durch demokratisches Denken geprägt sind. Und was bedeutet das, demokratisches Denken? Das bedeutet, hier sitzen eine ganze Menge Leute und sie überlegen sich, wer könnte denn aus unserer Mitte derjenige sein, der die Gemeinde leiten soll. Sagt der eine, ich bin für den. Der nächste sagt, ich bin für den. Dritter sagt, naja, wir können ja auch beide nehmen. Und so ein Prozess setzt sich ja schnell in Gange. Innerhalb der Gesellschaft, in der wir leben, ist das völlig normal. Man kann das überall schon merken, dass jetzt die Messer geschärft werden für die Zeit des Wahlkampfes. Nicht? Die Leute profilieren sich. Stand neulich im Hamburger Abendblatt, dass die Senatorin für die stellvertretende Bürgermeisterin jetzt doch überlegt, vielleicht, ob sie Bürgermeisterin-Kandidatin werden will und sich damit direkt in die Konfrontation hineinbegibt mit dem derzeit regierenden Bürgermeister in Hamburg oder so. Solche Dinge sind ja völlig normal. Ich merke, dass bei uns in Hand steht, kann das überall beobachten. Alle fangen sie an zu überlegen, was muss ich tun, damit ich bei den Leuten erfolgreich bin, damit ich von ihnen gewählt werde. Das ist Gesellschaft. Am Ende steht fest, dass aus dem Pool von Menschen, die da sind, 3, 4, 5 sozusagen den Auftrag bekommen, okay, ihr leitet uns jetzt. Ihr seid jetzt die, die uns leiten. Bürgermeister wird gewählt, andere. Und wir halten das aus, sag ich mal so, dass jemand, den wir dafür bestimmt haben, uns dann anschließend sagt, was wir zu tun haben. Und das machen wir genauso lange, bis wir mit dem, was er tut, nicht mehr einverstanden sind. Und dann sagen wir, das nächste Mal wähle ich dich nicht wieder. Nur, dass du es weißt. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben, oder? Und sie wird nach Kräfte haushalten, wie viele Stimmen man dann kriegt, wird sie geregelt. Eine christliche Gemeinde ist keine demokratische Organisation. Eine christliche Gemeinde ist auch kein Verein, der 7 Leute braucht oder 4 Leute mindestens braucht, die einen Vorstand bilden. Was ist denn die christliche Gemeinde eigentlich? Und jetzt müssen wir wieder, weil wir sagen, die Bibel ist für uns die Grundlage, jetzt müssen wir wieder sagen, okay, dann lasst uns doch mal in die Bibel reingucken, was begegnet uns denn eigentlich da, wenn wir fragen, was ist die christliche Gemeinde? Und das ist ganz interessant. Kapitel 12 im Römerbrief, Kapitel 12 im 1. Korintherbrief. Beides Briefe vom Apostel Paulus haben in dem Zusammenhang eine sehr große Bedeutung für uns. In beiden Kapiteln wird über ein Bild gesprochen für die christliche Gemeinde, das bei uns manchmal unterzugehen droht. Und das ist das Bild eines Körpers. Zu dem Kopf, der Körper selbst, die Gliedmaßen, die Arme, die Beine gehören, die Füße. Das ist das Bild eines Körpers. Und das ist ja interessant. Es begegnet uns in der Bibel die Beschreibung, dass die christliche Gemeinde sozusagen der sichtbare Teil Jesu in dieser Welt ist. Wir überlegen, was sind wir denn eigentlich hier? Wir brauchen, weil wir in dieser Welt auch leben, auch irgendeine juristische Form, in der wir sozusagen eine juristische Person sind. Das haben wir geregelt über die FEG in Norddeutschland und da sind wir organisiert als juristische Person, sodass wir bei der Bank auch vernünftig sagen können, wir sind auch wer und wir dürfen auch ein Konto führen und all solche Sachen. Ne? Aber was sind wir, wenn wir von der Bibel her betrachten? Wir sind der sichtbare Teil Jesu in dieser Welt. Seine Hände, seine Arme, seine Füße. Dieses Bild des Körpers ist nicht demokratisch strukturiert. Es tut mir leid, aber es ist nicht so, dass in eurem Körper die Füße anfangen zu diskutieren, ob die Ohren jetzt hören sollen oder nicht. Oder? Es ist nicht so, dass die einzelnen Organe des Körpers entscheiden darüber, was tatsächlich passieren soll. Wo passiert denn diese Entscheidung? Sie passiert im Kopf. Und wir wissen, allein von der Beobachtung eines älter werdenden Menschen oder auch eines Menschen, der vielleicht durch einen Unfall krank geworden ist, eingeschränkt ist, wir merken mit einmal, wenn der Kopf nicht mehr funktioniert, dann funktioniert vieles nicht mehr. Dann wird es ganz schwierig. Und die Bibel gebraucht dieses Bild, dieses so begrenzte Bild, dieses so empfindliche Bild für eine christliche Gemeinde. Ist doch interessant, oder? Ich lese euch das mal, wie das da steht. 1. Korinther 12. Also ihr merkt, man kann mitlesen, man kann das auch einfach mal hören. Manches wiederhole ich auch immer gerne. Und dann, also 1. Korinther 12, dieses Kapitel. Ich möchte euch, liebe Brüder, mit euch noch gerne über die Gaben des Heiligen Geistes sprechen. Kommt ein Abschnitt, dem noch ein bisschen was beschrieben wird. Und dann Vers 4. So verschieden die Gaben sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, sie kommen doch alle von dem einen Herrn. Mach nochmal ein bisschen einen Sprung, geh ein bisschen weiter, um nicht hier alles jetzt zu lesen. Und dann heißt es in Vers 12, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Da merkt ihr, da steht dieses Bild, dieser Begriff. Christliche Gemeinde sozusagen der Körper. Und wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören darum durch die Taufe zu dem einen Leib Christi. Ganz gleich, ob wir Juden, Griechen, Sklaven oder Freie sind, wir sind alle mit dem einen Geist erfüllt. Aber nun besteht der Körper nicht aus vielen, besteht ein Körper aber aus vielen Gliedern und Organen und nicht nur einem einzigen. Und selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Würde das Ohr erklären, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, er gehört dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Organ des Körpers seine besondere Funktion gegeben, so wie er es wollte. Das ist das Bild für christliche Gemeinde. Alle gehören dazu, aber nicht der demokratische Gedanke, wir entscheiden durch Mehrheitsfestlegung, was passiert, ist die Grundlage für das, was geschieht, sondern von Gott her. Von Gott her wird der Impuls hineingegeben und er gebraucht dafür Leitung einer Gemeinde. Wenn man die verschiedenen Gaben des Neuen Testamentes sich anguckt, taucht auch diese Gabe der Leitung immer wieder auf. Darüber werden wir nochmal weitersprechen zu einem anderen Zeitpunkt. Ich möchte hier nur dieses Verständnis jetzt einfach erwirken für diesen Zusammenhang. Warum sprechen wir über Ältestendienst? Weil wir in der Bibel eine Reihe von Beispielen dafür finden, dass in christlichen Gemeinden es selbstverständlich waren, dass Älteste da waren. Das zweite, dass in der christlichen Gemeinde eine andere Organisationsform da ist als in unserer Gesellschaft, dieses Bild vom Leib. Und wir sprechen darüber, weil Gott der ist, der Menschen beruft in diese Aufgabe. Jetzt stehen wir da. überlegen, was machen wir denn damit? Und möglicherweise sagt ihr jetzt, das war ja mal interessant, was der Meier da am Sonntagmorgen uns gesagt hat, was mache ich denn damit noch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag? Ja, das ist natürlich eine ganz gute Frage. Eine gute Frage. Was mache ich denn damit? Und da stehen wir in einer Spannung. Sonntagmorgen ist manchmal dann auch ein bisschen die Unterrichtsstunde, die Lehrstunde, in der man über solche Zusammenhänge nachdenken muss. Und aus solchen Stunden ergibt sich immer eine Herausforderung, das tatsächlich mit in die Woche zu nehmen. Um mal zu sagen, okay, wenn Gott das eigentlich möchte, dass in unserer Gemeinde Menschen da sind, die leitend tätig sind, die in dieser Aufgabe des Ältestendienstes stehen. Ältestendienst, habe ich gesagt, ist Hirtendienst. Führen, versorgen, nach Hause bringen. Sind die drei Stichworte, um die es dabei geht. Wenn Gott möchte, dass Menschen in unserer Gemeinde tätig sind, die solch eine Aufgabe tun, wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Sagt man, ja, das ist doch alles klar. Das macht der Dieter und das macht der Jens und das macht der Thomas und das macht noch einer, nee, die drei jetzt im Moment. Ne? Müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Doch, ihr Lieben. Doch müssen wir uns Gedanken machen. Weil es auch legitim ist, dass nach einiger Zeit man nochmal neu überlegen darf. Aus zwei Gründen. Niemand soll mit einer solchen Aufgabe überlastet sein. Und es könnte doch gut sein, dass Gott nach einer gewissen Zeit auch andere Menschen befähigt, eine solche Aufgabe zu tun. Ich nenne mal ein neutestamentliches Beispiel. Da hat Paulus auf einer seiner Missionsreisen einen Mann mitgenommen, Johannes Markus. Er war Begleiter auf einer Reise, aber irgendwann hat der Johannes Markus die Kurve gekratzt und ist wieder nach Hause gefahren, weil er das irgendwie nicht ausgehalten hat, die ganzen Spannungen, die da auf so einer Reise passierten, auf so einer Missionsreise passierten. Und als das nächste Mal eine Missionsreise anstand und der Barnabas wieder den Johannes Markus vorgeschlagen hat, hat Paulus gesagt, nee, hab die Nase voll davon. Den nehme ich nicht mehr mit. Und die sind richtig in Streit gekommen, die beiden. Es führte dazu, dass Paulus und Barnabas nicht mehr miteinander unterwegs waren als ein Missionsteam. Paulus hat sich eine andere Mannschaft gesucht und Barnabas hat den Johannes Markus mitgenommen und ist mit ihm unterwegs gewesen. Und wenn wir weiter im Neuen Testament gucken, entdecken wir mit einmal, dass der Paulus sich sehr wohlwollend über Johannes Markus äußert. Zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, das, was am Anfang er erlebt hat mit Johannes Markus, musste er später korrigieren. Und Johannes Markus hat sozusagen unter der Anleitung eines Barnabas gelernt, in eine solche Aufgabe hineinzuwachsen. Versteht ihr, aus solchem Zusammenhang raus macht es Sinn, von Zeit zu überprüfen oder darüber nachzudenken, ob nicht vielleicht Menschen da sind, die Gott in solche Aufgabe auch beruft. Wir haben in der Freien Evangelischen Gemeinde in Norddeutschland deshalb gesagt, Ältestenberufung erfolgt immer für einen Zeitraum von 4 oder sind es 5 Jahre. Jetzt bin ich gar nicht ganz sicher. Aber ist egal. Es spielt auch nicht, ja, von einer bestimmten Anzahl Jahren. Und wir rutschen jetzt gerade in diese Ecke rein. Deshalb macht man das. Und deshalb ist es immer gut, darüber nochmal neu nachzudenken. Ihr werdet in der nächsten Zeit nochmal dazu auch etwas schriftlich in die Hand bekommen. Und es ist unser ganz großer Wunsch, dass ihr solche Gedanken mitnehmt und darüber betet und sagt, Herr, was hast du denn eigentlich vor? Was ist denn eigentlich dein Plan? Älteste sind Leiter in einer Gemeinde, die in einem Hirtendienst stehen für die Gemeinde. Sie brauchen unser Beten. Eine dritte Predigt, die ich gerne halten möchte zu diesem Thema, beschäftigt sich mit der Frage, wer eigentlich? Älteste, wer eigentlich? Da geht es um Qualifikationen. Da geht es um unterschiedliche Aspekte, die dazugehören. Begabung, Bindung an Jesus Christus, das Verhalten. Und ich will an der Stelle auch was sagen zum Thema Frauenfrage. Die gibt's ja auch immer noch. Hat für mich nicht die erste Stelle. Aber ich will es auch nicht verschweigen. Deshalb sage ich das schon mal hier an dieser Stelle. Ich glaube, das kommt dran am 20. Oktober. Ihr Lieben, lasst uns an dieser Stelle eine Zäsur machen und lasst uns einfach nochmal miteinander beten. Ich will das tun. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Und wir sehen in deinem Wort, dass du einer bist, der Menschen nachgeht, sich um sie kümmert und der alles einsetzt, damit sie hineinkommen in die Gemeinschaft mit dem Vater, Kinder des Vaters im Himmel werden. Der Jesus, wir freuen uns darüber, dass wir hier als Gemeinde miteinander unterwegs sein können. Und wir danken dir für die Menschen, die du in all den zurückliegenden Jahren immer wieder in diese Verantwortung gestellt hast. Du kennst sie, jeden Einzelnen, und hast sie gebraucht, ihre Weise zu ihrer Zeit. Wir möchten dich gerne bitten, dass du diesen Prozess des Nachdenkens, des Prüfens, des Überlegens, wer Älteste sein sollte in unserer Gemeinde hier, dass du das jetzt einfach nochmal anstößt und uns darin begleitest. Dass du uns die Augen öffnest und auch das Herz öffnest, dass wir hören, verstehen, aufnehmen, was du uns dazu zu sagen hast. Lass uns Leute sein, die mit deinem Wort leben und die das höher achten als alles, was menschlich, gesellschaftlich läuft. Lass uns Leute sein, die in einer guten Bindung zu dir stehen und für die die Antwort, die Petrus dir gab, die Richtschnur im eigenen Leben ist. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass wir dich lieb haben. So segne du uns und begleite du uns auf unserem Weg. Amen.